Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alles hoch gebet Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalam ala Nabiyyina Muhammad. Allahs Segen und Heil. Barmherzigkeit sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Diener und Gesandte Allahs ist und der letzte aller Propheten ist zur gesamten Menschheit. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben in der letzten Predigt etwas aus den Berichten über die Sehnsucht der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren. Und das ist eine Angelegenheit, über die man natürlich sehr lange reden kann, das hat kein Ende. Aber wir möchten heute noch ein paar wichtige Ereignisse erwähnen, aus einem ganz bestimmten Grund, den ich inshallah am Ende euch erwähnen werde. Zum Beispiel nach der berühmten Schlacht von Uhud, da war eine Frau, sie hat, liebe Geschwister, ihren Ehemann verloren. Sie hat ihren Bruder verloren. Und sie hat ihren Vater verloren. Und als man nach der Schlacht zu ihr nach Hause kam und brachte ihr diese Leichen, das Erste, was sie gesagt hat, möge Allah Azza wa Jal mit ihr zufrieden sein, sie hat gesagt, was ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam passiert? Und man sagte ihr, ihm geht's gut. Alhamdulillah, er ist in dem Zustand, wie du ihn dir wünschst. Dann sagte sie, nein, zeigt ihn mir, dass ich ihn mit eigenen Augen sehen kann, damit ich im Herzen beruhigt bin. Ihr Vater, ihr Bruder, ihr Ehemann, das spielt alles keine Rolle. Als man ihn sah, als sie ihn lebendig sah, sagte sie, möge Allah mit ihr zufrieden sein, jede andere Katastrophe ist nicht der Rede wert. Jede andere Katastrophe, das heißt jede andere, als dass du getötet worden würdest, ist nicht der Rede wert. Weil sie verstanden hat, dass dieser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er ist der Grund dafür, dass sie überhaupt auf diesen rechten Weg geleitet worden ist. Alle anderen, Mutter, Vater, das sind Menschen, die wir lieben und die wir respektieren und so weiter und so fort, aber sie haben in unseren Herzen nicht den Status des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb in Medina, verfinsterte sich die Stadt und die Sahaba erkannten ihre eigenen Herzen nicht mehr wieder. Sie haben seiner morgens und abends gedacht und Bilal hat versprochen, für keinen mehr den Adhan auszurufen, nachdem der Prophet gestorben ist, alaihi wasallam. Und so hat er zur Zeit von Abu Bakr kein einziges Mal den Adhan für Abu Bakr ausgerufen. Und so hat er zur Zeit von Umar radiallahu anhu jahrelang den Adhan nicht ausgerufen. Bis Umar radiallahu anhu nach Jerusalem gegangen ist und dort die Stadt befreit hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen. Nachdem er diese Stadt befreit hat, kamen dann die Menschen zu ihm und haben zu ihm gesagt, Umar, geh doch bitte zu Bilal. Sag Bilal, an diesem heutigen Ereignis, was so schön ist, möge Allah es unserer Umma noch einmal gewähren, an diesem Ereignis, da muss Bilal einfach sich nochmal zusammenreißen und den Adhan ausrufen. Und Bilal radiallahu ta'ala anhu hat sich dafür bereit erklärt. Aber als er dann zu der Stelle gekommen ist, wo er gesagt hat, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ist er seinen Tränen verfallen und hat angefangen zu weinen und die Menschen um ihn herum, sodass er den Adhan nicht zu Ende sprechen konnte. Meine lieben Geschwister, wenn das die Sehnsucht war, dieser Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ähnlich wird es gewesen sein mit Menschen wie die Hadith-Gelehrten, die umhergereist sind in der Welt, um diese Aussprüche des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sammeln und für die Nachwelt, das heißt für uns heutzutage, zu bewahren und weiter zu überliefern. Menschen wie Imam al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawud, Ahmad, Al-Bayhaqi und viele andere Hadith-Gelehrte, die gereist sind und die Hadithe geschrieben haben und nächtelang nicht geschlafen haben und manchmal sogar gehungert haben, um keinen Hadith des Propheten zu verpassen. Dadurch haben sie diese Hadithe im wahrsten Sinne des Wortes erlebt und durchlebt. Manche von ihnen haben so viele Hadithe gelesen, auswendig gelernt, dass sie ein Sprachgefühl entwickelt haben für die Sprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sogar unterscheiden konnten zwischen einem Hadith, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fälschlicherweise zugesprochen wird in einem Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam tatsächlich gesprochen hat, weil sie seine Sprache schon kennengelernt haben. Meine lieben Geschwister, wie werden sie sich gefühlt haben? Was für eine Sehnsucht werden sie gehabt haben nach dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam? Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam: Diejenigen Menschen meiner Umma, die zu denen gehören, die am meisten Liebe haben mir gegenüber, diejenigen Menschen aus meiner Umma, die mich am meisten lieben, das sind diejenigen, die nach mir kommen werden. Ein jeder von ihnen würde sich wünschen, seine Familie und sein Vermögen herzugeben, um mich einmal sehen zu dürfen. Das sagte er sallallahu alaihi wasallam in Sahih Muslim. Der Gläubige, der wahrhaftig Gläubige, wünscht sich diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sehen. Er wünscht sich natürlich, in seiner Zeit gelebt zu haben, was aber nicht möglich ist. Und so wünscht er sich, bestimmt habt ihr erlebt, wie jemand schon mal zu euch gekommen ist und gesagt hat, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum gesehen und dann ist mir das und das und das passiert. Das ist ein Traumgesicht, mehr nicht. Und trotzdem ist man stolz darauf. Wie ist es dann, wenn man mit ihm zusammen gelebt hat? Wenn man von ihm die Worte des Koran gehört hat? Wenn man hinter ihm gebetet hat? Sallallahu alaihi wasallam. Wenn man seine Predigten lauschen durfte und sich von ihm ermahnen lassen durfte. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, nicht nur die Menschen haben sich nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehnt. Auch das andere Geschöpf, das ebenfalls schuldfähig ist, und zwar das Geschöpf der Dschinn, hat sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mehrmals getroffen. Nicht nur die Leblosen unter den Geschöpfen, nicht nur die Lebendigen unter den Geschöpfen Allahs, sondern auch das Leblose unter den Geschöpfen Allahs hat sich nach ihm gesehnt. So sagte Jabir radiallahu ta'ala anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte sich auf einen Baumast zu stützen, während er predigte. Nachdem man ihm dann aber die Kanzel errichtet hat, den Minbar, hörten wir ein Geräusch wie ein weinendes Kind. Wir hörten diesen Baumast weinen, als wäre es ein kleines Kind. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in Sahih Bukhari heißt, zu diesem Ast hingegangen, hat seine Hand darauf gelegt und dann hat sich dieser Ast wieder beruhigt. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam bei Ibn Khuzaymah und Ad-Darimi, sagte, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, wenn ich ihn nicht an mich gedrückt hätte, diesen Ast, dann würde er so weiter weinen bis an den Tag der Auferstehung. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, wenn er diesen Hadith erzählt hat, fing er an zu weinen und sagte, O Gemeinschaft der Muslime, ein Stück Holz sehnt sich nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr solltet euch noch viel mehr nach ihm sehnen, sallallahu alaihi wasallam. Sogar vor seiner Berufung zum Propheten erkannten ihn nicht nur die Gelehrten der Juden in Medina, sondern sogar das Leblose. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich kenne einen Stein in Mekka, der mich zu begrüßen pflegte, bevor ich zum Propheten berufen worden bin. In Sahih Muslim. Aber die Frage ist, wieso erkennt ihn die Welt des Lebendigen? Und wieso erkennt ihn sogar die leblose Welt? Aber die meisten Menschen heutzutage erkennen diesen wahrhaftigen Menschen nicht. Vielleicht teilweise, weil wir diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam des Häufigen nicht richtig vorleben. Es ist so, wie Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, über den Menschen, innahu kana zaluman jahula, das heißt, der Mensch begeht häufig Unrecht gegen sich selbst und ist auch grundsätzlich unwissend. Sogar ein vergiftetes Schaf in der berühmten Geschichte hat sich für den Propheten sallallahu alaihi wasallam eingesetzt. So sollten wir uns noch eher mit dem Buch Allahs und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einsetzen für unseren Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sogar in der Nacht, als er sich mit den Dschinn getroffen hat sallallahu alaihi wasallam, hat man manche Überlieferer gefragt, ja, wie Wie wusste er überhaupt, dass sie da sind? Er sieht sie doch gar nicht. Da sagte Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, ein Baum hat ihm mitgeteilt, dass die Jinn anwesend sind. Ein Baum. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Es gibt, liebe Geschwister, noch vieles zu erzählen. Ich möchte euch nicht drängen, was die Zeit angeht. Aber das, was wir erwähnt haben, haben wir aus einem ganz bestimmten Grund erwähnt. Und zwar nämlich demjenigen Grund, dass diese uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen, As-Salaf As-Salih, sie haben sich nach ihrem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehnt und gleichzeitig aber Taten vorweisen können, die für diese Sehnsucht sprechen und für die Ehrlichkeit ihrer Liebe bezeugen. Sie haben rechtschaffene Taten vorzuweisen, mit denen sie am Tag der Auferstehung vor Allah argumentieren können. Doch danach sind Menschen gekommen, wie es im Koran heißt, sinngemäß in Surat Maryam. Sie haben ihre Gebete nicht verrichtet. Sie folgen ihren Neigungen. Und dann, was ist mit diesen Menschen? Naja, die Strafe, die ihnen in Surat Maryam angedroht wird, ist klar. Aber entscheidend ist, sie behaupten, diese Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu haben. Wir akzeptieren und wir erkennen an, dass auch das Gefühl im Herzen eine Art der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Aber welchen Wert hat sie, wenn sie nicht bekräftigt wird durch die Aussagen und die Taten eines Muslims? Und zu diesen Taten und Aussagen gehört, weil wir uns heute am Freitag befinden, liebe Geschwister, und dieser Freitag ist der wertvollste Tag der Woche. Und für manche leider ist der Freitag wie jeder andere Tag in der Woche. Wie jeder andere Tag in der Woche. Obwohl dieser Tag, den sollte man ausnutzen, um den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam möglichst häufig zu sprechen. Häufig, nicht ein, zweimal mehr, jetzt wegen der Khutba oder so. Häufig, 100 Mal, 200 Mal, 1000 Mal, 10.000 Mal, je mehr, desto besser. Weil letztendlich wird dir Allah subhanahu wa ta'ala jeden Segensgruß 10-fach wieder zurückgeben, wie uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam versprochen hat. Ansonsten derjenige, der sich von diesem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam abwendet und sich von seiner Sunna sallallahu alaihi wasallam abwendet, so schadet er nur sich selbst und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Weltenbewohner unbedürftig. Das heißt, Allah braucht niemanden und die rechtschaffene Tat fügt seinem Reich nichts hinzu und die Sünde stört ihn subhanahu wa ta'ala in keinster Weise. Wallahu ta'ala a'lam, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den wahrhaftigen Nachfolgern des Propheten sallallahu alaihi wasallam machen, die seine Sunna im Herzen und auch in den Taten und den Aussagen ausleben. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.